Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt: Wie sage ich es meinem Partner? Gibt es etwas in eurer Partnerschaft, in eurem Leben, das ihr verheimlicht habt bisher, für das ihr euch schämt, was euer Partner bisher nicht wusste, vielleicht auch nicht wissen sollte, aber jetzt wollt ihr es ihm sagen? Oder vielleicht seid ihr auch noch ganz unsicher und wisst nicht, ob ihr es ihm sagen sollt. Also, wenn ihr in einer solchen Situation seid, vielleicht im Moment, und darüber sprechen wollt, beraten wollt mit mir, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Wie sage ich es meinem Partner? Das ist unser Thema heute Nacht und ich bin gespannt auf den ersten Anrufer, die erste Anruferin, das ist die Michaela und Michaela ist 32 Jahre alt. Michaela. Hallo. Hallo. Ja, wie sag ich meinem Partner? So, genau. Ich bin verheiratet. Ja. Ich werde mich trennen, ziehe in 3 Wochen aus und mein Mann weiß nichts. Ach. Ja. Jetzt bin ich erstmal platt. Ja. Also ich will jetzt mal wissen, erstmal die Grunddaten. Wie lange verheiratet? 8 Jahre. 8 Jahre? Ja. Verdammt lange Zeit. Richtig. Kinder? Keine. Keine. Und du ziehst in 3 Wochen aus? Genau. Und dein Liebster oder Ex-Liebster weiß noch gar nichts? Nein. Warum nicht? Ja, weil ich mich nicht so recht traue, es ihm zu sagen. Warum traust du dich nicht? Ja, weil ich davor weglaufe, vor, dass er dann weint oder Gespräche oder er das nicht versteht, weil er ja alles für mich macht. Und er liebt mich, das beteuert er ja immer. Nur ich liebe ihn nicht. Seit wann liebst du ihn nicht mehr? Das kann ich dir nicht sagen, aber die letzten 2 Jahre definitiv nein. Wie hast du das gemerkt? Dass ich mich für andere Männer interessiere. Bist du fremdgegangen? Nein. Nein. Nein, auch kein Partner oder so gar nicht. Was heißt für andere Männer interessiere? Auch den finde ich ja klasse. Im sexuellen Sinne so? Auch, ja. Auch. Mhm. Ja. Ja. Aber das muss er doch gemerkt haben, wenn in der letzten Zeit du doch irgendwie schon auf Distanz... Immer. Wir haben also seit 5 Jahren mindestens keinen Sex. Seit 5 Jahren keinen Sex mehr? Nein. Überhaupt gar nichts? Nein, auch kein Küssen, kein Händchen halten, gar nichts. Ich blockiere da, er nicht, ich. Wie geht er denn damit um, weißt du das? Ja, er befriedigt sich selbst. Okay, aber er geht nicht fremd? Nein, definitiv nicht. Definitiv. Da wäre er viel zu herzensgut, auf keinen Fall. Nein. Du bist letztendlich seine Frau und das soll auch so bleiben in seiner Welt. Auf jeden Fall und er sagt, oh, er tut alles für mich. Ja, aber dann muss das für dich doch die letzte Zeit, die letzten Jahre, kann man ja schon sagen, eine sehr bedrückende Situation gewesen sein. Du warst unglücklich, unzufrieden zumindest. Richtig. Ist es auch. Und ich futter dann tonnenweise Süßes und dies und jenes und die Unzufriedenheit steigt, obwohl er alles für mich macht. Er beteuert das auch, er sagt das auch, er formuliert das auch. Mhm. Und trotzdem ist da die Unzufriedenheit. Als du dich zurückgezogen hast, im Sexuellen, hat er nie gefragt, doch, warum? Doch. Immer Gespräche und, aber ich konnte das nie beantworten. Du hast dich rausgeredet irgendwie. Ja, genau. Zum Beispiel, was hast du gesagt? Nö, ich möchte nicht, ich habe keine Lust, kein Interesse, lass mich in Ruhe, ich kann dir das nicht erklären, ich will darüber nicht sprechen. Und das hat er auch akzeptiert. Dann ist es aber auch ein Waschlappen. Ja. Ne? Und muss ganz ehrlich, ich denke manchmal, vielleicht ein ganz netter Mensch, aber er ist irgendwie auch... Ja. Ist er, ich kann dir auch, und alle meine Bekannten sagen, Mensch, Michaela, so einen blöden kriegst du nicht wieder. Ja, das ist natürlich ein hartes Urteil. Und ich meine mit Waschlappen, ich meine es vielleicht auch nicht so ganz negativ. Wie gesagt, ich will nicht über den Menschen urteilen, aber in dieser Richtung und Situation ist er natürlich dann, lässt er ja alles mit sich machen. Ja, wenn ich jetzt sage, morgen, ich streiche das Wohnzimmer in Orange mit gelben Streifen und Schmetterlingen, ja, dann machen wir das. Ja, mhm. Ja, dann machen wir das. Das heißt, ein schönes Beispiel dafür, dass wenn einer den anderen zu sehr laufen lässt, man komplett das Interesse an jemandem verliert. Total. Ne? Total. Ja. Die Spannung ist raus. Komplett. Du hattest auch in all der Zeit überhaupt gar keine sexuelle Lust mehr, so latent mehr auf ihn. Gar nichts. Nein. Interessiert dich null. Nein, überhaupt gar nicht. Auch jetzt nicht. Ich befriedige mich schon selber, nicht häufig, aber so wie mein Bedürfnis halt ist. Aber ich hatte jetzt auch nie anderen Partner oder so. Ja? Nein. Aber ja. Schon. So, jetzt kommen wir nochmal auf den Ausgangspunkt. In 8 Jahre verheiratet, in 3 Wochen ziehst du aus. Genau. Das heißt, du hast das alles schon richtig eingefädelt. Ja. Wohin ziehst du? Also wieder zurück. Orte möchte ich jetzt nicht. Nein. Ich meine, hast du eine neue Wohnung? Ja, ich habe eine Wohnung. Genau. Eine eigene Wohnung für dich. Ist alles schon organisiert? Ja. Angemietet? Ja. Du hast dich um die Möbel gekümmert? Alles. Einrichtung? Ja. Und alles parallel zu ihm und er weiß nichts davon? Richtig. Das ist aber wiederum, ich habe gerade gesagt, er ist schwach in gewisser Hinsicht. Ja. Das bist du auch. Das bin ich auch, weil ich... Aber das bist du auch. Jetzt sagst du mir wahrscheinlich, ich will dem nicht wehtun und so. Aber es ist aber auch sehr feige von dir, dass du das nicht gemacht hast. Denn jetzt tust du ihm noch viel, viel weh, wenn du ihm dieses an den Kopf knallst. Ja, ich denke, dass das vielleicht auch egoistisch von mir ist, weil ich mich damit dann ja auseinandersetzen muss, dass er da sitzt abends und weint und traurig und tausend Gespräche. Ich will die Gespräche gar nicht. Ja, gut, aber diese Entscheidung hast du doch schon vor Monaten wahrscheinlich gefällt. Ja. Da hättest du es ihm sofort sagen müssen, als für dich innerlich klar war, ich mache das jetzt. Aber alles... Also wir haben schon gesprochen, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr so die Richtung und ich ziehe aus, so gesagt, aber jetzt nicht... Punkt, jetzt ist das so. So, du hast jetzt Angst vor der Konfrontation seiner Gefühle. Richtig. Der kann da sitzen und weinen und... Es tut mir auch wahnsinnig leid, ich mag ihn ja auch sehr und er hat es nicht verdient, ihm das nicht zu sagen nach so vielen Jahren. Ja, nun gut, du hast das aber gemacht. Ja. Geht das so weit, dass du Angst hast, er könnte sich was antun? Das glaube ich nicht. Nee. Er wird sich besaufen, ganz bestimmt. Mhm. Das ist auch legitim und in Ordnung. Ja. Aber das denke ich nicht. Ja. Hat er denn... ein paar Freunde oder vielleicht einen Freund? Ja, hat er. Das heißt, er steht nicht so ganz alleine da? Nein, auf keinen Fall. Er hat genügend Freunde, die... Jetzt ist natürlich jeder Tag, der jetzt noch weiter vergeht, Michaela, dramatisiert das Ganze. Richtig. Das heißt, also letztendlich bleibt ihr überhaupt gar... Wo ist er jetzt? Schläft er? Nee, das weiß ich gar nicht, wo er ist. Ich denke in der Disco. Ach so, das ist dann auch so bei euch geregelt, dass ihr dann schon eure eigenen Wege so geht. Ja, genau. Mhm. Also eigentlich müsstest du es ihm heute Nacht noch sagen? Ja. Oder spätestens morgen. Ja. Und da ist nicht die Frage, wie sage ich es meinem Partner, sondern hier ist die Aufforderung, sag es deinem Partner. Ja. Nicht wie, du sagst einfach, ich würde mich auch entschuldigen an deiner Stelle, dass das nur wirklich schief gelaufen ist, dass du es so spät erst sagst. Ja. Weil da hast du Schuld, da hast du definitiv Schuld. Und das ist nicht ordentlich, so mit jemandem umzugehen. Ja, das stimmt, aber ich habe dann gedacht, ich verziehe mich so klammheimlich, aber andererseits plagen mich auch die Gedanken, sag ich ihnen. Ne? Ja, du kannst dich ja nicht klammheimlich verziehen, was für ein Quatsch, ihr wohnt zusammen, ihr habt eine Wohnung, einen Haushalt. Da kannst du ja nicht einfach so dann... Nein. Und die andere Wohnung ist schon komplett eingerichtet? Nee, das passiert dann ja auch an dem Tag, wenn ich ausziehe. Achso, dann nimmst du einen Teil deiner Klamotten mit? Teil mit und Teil bleibt dann da, ne? Ist klar, also ist nicht so, dass ich ihnen da die Bude leer räume, um Gottes Willen. Das mache ich nicht. Nur halt meine Sachen und seine Sachen schon unterschiedlich. Aber ich glaube, deine Geschichte ist jetzt auch wieder mal so ein schönes, aber trauriges Beispiel dafür, wie schlimm es kommen kann, wenn Menschen einfach nicht den Mund aufmachen, ne? Wenn man nicht miteinander spricht. Wenn man nicht frühzeitig auch protestiert. Und sagt, hier, so geht es nicht weiter, ich bin unzufrieden. Dann hättet ihr euch vielleicht 3-4 Jahre sparen können, wo ihr unzufrieden miteinander wart, beide unzufrieden miteinander wart. Ja, er ist ja auch unzufrieden, Sexualität, ganz klare Sache. Ja, klar, sicher. Ja. Natürlich ist das für ihn auch keine Traumbeziehung. Nee. Michaela, aber jetzt morgen spätestens ran. Ja, versprochen. Mann. Passiert auch nicht normal sowas, ne? Nee, ich denke nicht, da ist man gereift. Das glaube ich, ja. Also, viel Erfolg und alles Gute für das Gespräch. Tschüss, Michaela. Unser Thema heißt, ich habe unseren kleinen Hirsch hier gar nicht aufgestellt. Das muss ich den Radiohörern mal sagen, ich habe immer so einen ganz kleinen silbernen Hirsch hier stehen, jede Nacht, den ich immer schon stehen hatte, aber jetzt eben auch. Und heute habe ich ihn vergessen. Und ich stelle ihn jede Nacht in eine andere Position. Heute steht er mal hier. So. Ja, unser Thema heißt, wie sage ich es meinem Partner? Wenn ihr eurem Partner etwas bisher verschwiegen habt, für das ihr euch vielleicht schämt, was ein großes Geheimnis ist, vielleicht ist es ein Doppelleben, was auch immer, und ihr es dem Partner nun aber doch endlich mal sagen wollt und aber noch nicht wisst, wie und überhaupt, wie das Ganze anzustellen ist. Und wenn ihr gerne darüber beraten wollt, dann ruft mich an, 0800 220 5050 und zum Beispiel hat... die Maike auch diese Nummer gewählt. Maike ist 29, hallo. Hallo Domian. Hallo Maike. Jetzt bin ich gespannt, was du deinem Partner nicht zu sagen gewagt hast bisher. Ja, ich eigentlich, mein Partner weiß davon. Also ich habe gestern auch schon mal angerufen, deswegen wurde ich wahrscheinlich auf heute verschoben. Mhm. Also so ein bisschen passt das vielleicht zu heute, aber nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Das macht es nicht so spannend, erzähl mal. Ja, auf jeden Fall ist es so. Ich bin seit einem Jahr glücklich verheiratet. Ja. Und lebe seit 3 Jahren mit meinem Partner zusammen. Wir sind seit 5 Jahren zusammen. Und ja, ich habe vor 1,5 Jahren so festgestellt, auch weil ich Internet habe und weil ich Bilder von Frauen gesehen habe, wo ich immer mehr Gefühle entwickelt habe, dass ich halt bisexuell bin. Mhm. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich mit meinem Partner darüber sprechen konnte, weil ich mich dafür auch geschämt habe. Ja. Und ich habe mit ihm drüber gesprochen und er war wesentlich toleranter, als ich es erwartet hatte eigentlich. Aha. Es war eigentlich plötzlich total einfach, mit ihm drüber zu sprechen. Wie lange wart ihr zusammen, als du es ihm gesagt hast? Weiß ich nicht mehr. Also ungefähr, wie lange liegt es zurück, dass du es ihm gesagt hast? Ein Jahr, 2 Jahre? Ein Jahr vielleicht. Ja. Ach so. Also es war auf jeden Fall vor der Hochzeit, er wusste das. Hast du ihm das einfach so gesagt, pass mal auf hier, ich stehe auch auf Mädels? Ja, ich hab's. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich konnte es ihm halt ziemlich einfach sagen eigentlich. Und hat er gesagt, oh, coole Sache, finde ich gut, ich stehe auch auf Jungs. Nee, so nicht. Ist mir egal. Nein, so nicht. Also er fand es eher eher prickelnd als schwierig. Aha. Ja. Mein Problem ist jetzt auch nicht, dass ich ein Problem mit meinem Partner deswegen habe. Hm. Weil der es ja schon weiß. Genau. Also mein Problem ist eher, ja, schon mit dem Partner insofern, dass mir sexuell was fehlt. Und aber wie ist denn der Stand der Dinge im Moment? Hast du denn nebenher irgendwelche Frauengeschichten laufen? Nein. Hatte ich noch nie. Ach so, noch nie? Nein. Ich dachte, du hättest das schon ausgelegt, dass die Balken sich biegen oder so. Es ist nur, dass ich den Wunsch habe dessen. Ach so. Ja. Und ich habe so ein bisschen mich in meine beste Freundin verguckt. Also nicht, dass ich mit ihr eine Beziehung gerne hätte, das so nicht. Sie ist auch verheiratet und ich weiß aber, dass sie bi ist, weil wir uns seit 25 Jahren kennen. Ja. Wir haben aber nie wirklich so miteinander drüber gesprochen und sie weiß nur, dass ich bi bin, aber mehr haben wir nicht drüber gesprochen. Du möchtest einfach mal mit ihr, um es fürstlich auszudrücken, schnackseln? Ja. Ja, mehr nicht. Ja, 1-2 Abenteuer oder so. Ja. Sie ist auch bi. Ja. Lebt sie es denn aus? Nein. Auch nicht? Lange nicht mehr. Also aber sie hat schon... bevor sie ihre Partnerschaft hatte. Achso, das heißt, sie ist schon ein bisschen erfahren. Ein wenig. Mit einer Frau. Sag mal, wenn dein Partner da so locker drauf reagiert hat, und wahrscheinlich findet er das irgendwie auch latent geil, ne? Ja. Die Vorstellung, seine Frau mit einer anderen Frau. Am liebsten würde er natürlich dabei sein und zugucken. Ja, genau. Durfte er das? Zwischenfrage? Nein. Nein, das nicht. Nein, also erstmal nicht. Nein, ich möchte meine Erfahrung alleine. Aber dann hört vielleicht die Toleranz bei ihm auch auf, wenn er ausgeschlossen ist. Bitte? Ich dachte, dann hört aber vielleicht die Toleranz bei ihm auch auf, wenn er da nicht mitmachen darf. Nein, das habe ich mit ihm auch schon mal angesprochen. Mhm. Da hat er auch gar nichts gegen. Okay, also wenn er dann aber so relativ locker drauf ist diesbezüglich, wieso machst du es denn dann nicht? Ja, wir haben auch schon mal überlegt, in Swingerclub zu gehen oder so, um auch ein bisschen mehr prickeln in unsere Beziehung auch reinzubringen. Ist es nötig? Bitte? Ist es auch nötig, dass ihr ein bisschen mehr Pfeffer reinkriegt? Also wir haben voll selten Sex. Das liegt aber an mir, nicht an ihm. Also er will und ich habe einfach keinen Bock, weil ich merke, mir fehlt was. Ich möchte irgendwie halt erstmal... Je mehr Zeit vergeht, desto heißer bist du auf eine Frau. Ja. Müssen wir klar ausdrücken. Ja. Jetzt nochmal auf die Freundin zurückzukommen. Würde die mit dir, wenn du mit ihr würdest wollen? Sie weiß ja nichts von ihrem Glück und ich habe keine Ahnung. Ob sie will oder nicht. Also keine Ahnung. Aber wie schätzt du es ein? Ihr seid gute Freundin. Wenn du sagen willst, hier... Wenn wir uns sehen, wenn wir uns begrüßen, wir nehmen uns in den Arm und knuddeln uns kurz. So, gut, machen alle Frauen. Wir haben uns echt gern so als sehr gute Freundin und gibt auch mal einen Schmatzer auf Wange oder so. Ne? So ist halt heißt alles nix. Bitte? Das heißt alles nix. Ne? Man kann Schmatzer auf Wangen geben, die man nie sexuell begehren möchte. Ne? Also okay, das ist noch kein Thema. Das, du könntest dir das vorstellen mit ihr? Ja. Ja, aber sie weiß noch nicht zu ihrem Glück, dass du es würdest wollen. Genau. Alles ist irgendwie in der Luft. Ja. Und ich weiß auch nicht, inwiefern ihr Partner damit spielt. Mhm. Also nicht, dass er dabei ist, nee, einfach nur, dass er sie lässt, weißt du? Ich weiß ja gar nicht, ob das so schlau ist, wenn du jetzt diese erste Erfahrung mit einer Frau machen möchtest und dann ja. Dein Freund ist sogar damit einverstanden, ob das so schlau ist, das mit der besten Freundin zu machen, weil die Gefahr besteht ja schon, dass da irgendwelche Komplikationen entstehen. Ja, eben. Ne, mit dem Partner, mit ihr, vielleicht ist die Freundschaft dann irgendwie angeknüpft. Muss nicht sein, aber kann sein. Mhm. Deswegen ist die andere Variante, die du gerade selbst genannt hast, mit dem Swingerclub, finde ich okay. Ist ein neutraler ja, Boden. Für mich die Schwelle passt noch höher, weil ich bin kein Model, im Gegenteil, ich bin sehr dick und habe da schon Angst, irgendwie ja, schräg angeguckt zu werden oder beziehungsweise da überhaupt gar nicht, dass da also keiner was, mich aktiv findet. Ich war in meinem Leben noch in keinem Swingerclub. Aber ich habe sehr viel über Swingerclubs dank Lilo Wanders gelernt. Ja. Die ist mir leider eingestellt, die Folge von Wahre Liebe, die Sendung Wahre Liebe. Aber da wurden ja viel und oft Swingerclubs porträtiert und man konnte sich ein gutes Bild machen. Ja. Und daraus habe ich gelernt, dass da durchaus nicht nur Models hingehen, sondern dass da auch Leute hingehen, die auch vielleicht was älter sind oder was dicker sind und nicht gerade so dem perfekten Schönheitsideal entsprechen. Und das fand ich auch gut und das erzählten dann viele auch so, dass sie sagten, wir fühlen uns hier ganz frei und das ist alles ganz ganz wunderbar. Mhm. Auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle sehr ernst nehmen, wenn das immer stärker wird, dieses Bedürfnis. Und du hast ja eine wunderbare, luxuriöse Situation, dass dein Freund sagt, mach nur. Mhm. Ne, stell dir mal vor, der würde jetzt da im Dreieck titschen vor Eifersucht und so weiter. Dann wäre es alles schlimm. Dann würde ich gar nichts wagen, glaube ich. Aber ich meine, es spricht da wiederum nichts dagegen, mal einfach deiner Freundin davon zu erzählen, das habe ich jetzt noch nicht richtig gerade verstanden. Du hast ja auch noch nicht erzählt, dass du diese bisexuellen Neigungen hast. Doch, also sie weiß wohl, dass ich bi bin. Aber also ihr habt es mal so in einem Satz erwähnt und mir nicht. Ja. Ja. Mhm. Das könnte man ja noch mal ein bisschen aus. Und darüber war sie nicht sonderlich überrascht, mal so sagen. Ach so. Ich meine, du könntest ja noch mal das Thema ansprechen. Mhm. Und kannst ja mal ein bisschen abchecken, wie sie da reagiert. Ohne, dass du gleich mit der Tür ins Haus fällst, nach dem Motto, wir beide könnten ja auch mal. Wenn sie da relativ neutral reagiert, würde ich die Hände von ihr lassen. Ja. Ist sie aber besonders interessiert und fragt nach und so, dann kann man ja vielleicht überlegen. Dann wäre das vielleicht doch, dann bleibt es in der Familie sozusagen. Ne? Ja. Die Erfahrung. Mhm. Ja. Hm. Wenn Swingerclub, dann aber auch mit deinem Freund. Ne? Ja, ich denke auch. Also alleine würde ich mich da gar nicht reintrauen, erstens. Und zweitens, es ist ja auch schöner, wenn man die Erfahrungen auch teilen kann und da auch hinterher drüber reden kann und das nicht als Geheimnis hat. Dürfte denn in dem Swingerclub dein Freund zugucken, wenn du mit einer anderen Frau? Nee, ich weiß nicht. Lass ihn doch zugucken, Mensch. Was ist denn da so schlimm bei? Ich kann das jetzt gar nicht sagen. Nein, aber ich kann glaube, schon verstehen. Das müsste ich in der Situation sehen. Nur. Nee, aber ich kann auch schon vielleicht auch nachvollziehen, dass du sagst, das will ich irgendwie für mich alleine mal erleben. Was später ist, kann man immer noch gucken. Mhm. Ne? Also ich habe ein bisschen traumatische Erfahrungen, was das Zugucken bei sexuellen Handlungen betrifft. Deswegen habe ich da, glaube ich, ein bisschen Respekt vor. So. Also ich mag. Okay, da hast du schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Müssen wir ja gar nicht jetzt vertiefen. Nee, genau. Ja. Also, ich würde nochmal ein gutes Gespräch so zwischen von Frau zu Frau führen, also über das Thema Bisexualität an sich und überhaupt. Und ansonsten würde ich es angehen mit deinem Freund. Guck dir mal. Mit dem Swingerclub, er traut sich nicht. Er meint, seine Leistung wäre nicht gut genug. Ach, er traut sich schon. Aber ich hab ihm auch gesagt, man kann ja einfach auch sich zu zweit einfach mal er und ich einfach uns mal da zurückziehen, um einfach mal eine andere Lokalität zu haben. Oder genau. Das ist doch ein schöner Plan. Und so macht ihr das dann auch. Und dann wünsche ich viel Spaß und gutes Gelingen und eine gute erste Erfahrung. Dankeschön. Maike, alles übrigens, Liebe. Ja. Danke. Übrigens eine ganz tolle Sendung. Gucke ich sehr gerne. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war Maike zum Thema, wie sage ich es meinem Partner. Das passte nicht so ganz genau, aber sie hat uns erklärt, warum sie angerufen hat. Unser Thema heute Nacht heißt, wie sage ich es meinem Partner, wenn ihr eurem Partner etwas sagen wollt, was ihr ihm bisher noch nicht gesagt habt oder euch nicht getraut habt. Und es mir gerne erzählen wollt, erstmal, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50. Nicole, 27 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Nicole. Ich habe ein Riesenproblem mit meinem Körper und mit meinem Mann. Was ist denn mit dem Körper los? mein Körper, ich ekel mich von meinem Körper, aber regelrecht. Warum? Der widert mich an. Ich bin halt etwas größer als normale Frauen. Ich bin dazu um die 1,80. Naja, geht ja noch. Ja, ja, aber ich schaue zu anderen Frauen meistens runter. Bitte? Ich schaue zu anderen Frauen meistens runter. Ja, gut, aber manche Models sind so groß. Aber ja, beschreib dich mal weiter. Ja, und wiege so um die 78 bis 80 Kilo. Nur das Problem liegt daran, Geht ja auch noch. Ja, das Problem liegt aber darin, dass es falsch proportioniert ist. Ich habe verdammt dicke Beine. Mhm. Also wenn ich mich nackt vorm Spiegel stelle, dann sehe ich halt eben so einen Elefanten da stehen mit einem Gazellenoberkörper. Mhm. Also obenrum ist echt alles super schön, sage ich mal so. Ja. Aber ab Bauchnabel nach unten ist das alles so dermaßen vernarbt, da kriege ich... Vernarbt? Ja. Durch was vernarbt? Schwangerschaftsstreifen. Ach so. Mhm. Aber die sind so arg, dass die so zwischen 2 und 3 Zentimeter breit und zwischen 15 und 20 Zentimeter lang sind. Mhm. Und das geht über den ganzen Bauch bis rüber an die Oberschenkel. Mhm. Du hast gerade gesagt, die Beine sind zu dick. Waren die Beine immer schon so von Natur aus? Bist du so gebaut eigentlich? War das immer schon so? Nein, ich war damals super schlank. Ach so, die Beine sind auch nach der Schwangerschaft dicker geworden? Ja. Ah, wie viele Kinder? Alles andere ist geblieben, nur halt eben die Beine sind so. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 3 Kinder geboren. 3 Kinder. Mhm. So, jetzt hast du gerade zu mir gesagt, ich habe Probleme mit meinem Körper und mit meinem Mann. Ja, das Ding ist, dass wir sind jetzt bald ein Jahr verheiratet und haben noch nicht ein einziges Mal in den ganzen 3 Jahren, wo wir zusammen sind, miteinander geschlafen. Aber weil es mich einfach anekelt, mich vor ihm, ja, wie soll man sagen, sexuell hinzugeben. Mhm. Aber ihr kennt euch schon ich länger. Ich kann mit ihm kuscheln. Ja, wir kennen uns jetzt seit 7 Jahren, sind jetzt seit 3 Jahren zusammen und fast ein Jahr verheiratet. Ja. Und die Kinder sind eure Kinder? Nein. Nein. Das sind meine Kinder. Das sind deine Kinder. Mhm. Ein Jahr verheiratet und seit so langer Zeit zusammen. Früher hattet ihr Sex? Wir hatten noch nie Sex. Ach so, ihr hattet noch nie Sex? Nein. Wir schmusen miteinander. Ja, ich hab's gar nicht verstanden. Du sagst, ihr seid 7 Jahre kennt ihr euch schon? Ja. Und seit einem Jahr verheiratet? Ja. Ja. Die Kinder, wie alt sind die? 8, 5 und 3. So, das macht jetzt meine Verwirrung nämlich aus. Das sind nicht seine Kinder. Aber ihr kennt euch so lange schon. Wie kommt das? Wir waren halt eben früher befreundet und haben uns halt eben so nichts dabei gedacht. Ja. In der Freundschaft, ja, und irgendwann wollte er den dann doch mehr draus. Er hat aber gerade den Kleinsten geboren gehabt und war auch in der Schwangerschaft schon mit dem anderen auseinander. Also diese so wirklich zusammen eine Liebesgeschichte ist das erst, ist es noch gar nicht so lange mit euch beiden? Seit 3 Jahren. Mhm. Ah, gut. Also seit einem Jahr verheiratet. Ja. Und noch kein Sex. Seit 3 Jahren zusammen, quasi richtig zusammen und kein Sex gab bisher. Nein, wir schmusen miteinander und klar, man fummelt auch schon mal rum, so, aber nee. Wie geht er denn damit um? Er versucht es halt immer wieder und versucht auf mich einzureden, dass ich halt eben mehr oder weniger einen Lattenschuss hätte, dass ich halt eben gegen meinen Körper bin, also, weil er halt noch größer ist und viel, viel schlanker als ich. Der bringt also um die 20 Kilo weniger, 10, 15 Kilo weniger auf die Waage. Hast du denn das Gefühl, dass er dich wirklich auch abstoßend findet, so wie du dich selbst abstoßend findest? Mm-mm. Das nicht? Mm-mm, gar nicht. Das heißt, von seiner Seite aus wäre das überhaupt gar kein Problem, aber für dich ist es ein großes Problem. Ja, also egal, ob ich jetzt hier nackt rumflitze, ob ich angezogen bin oder sonst irgendwas, er findet immer irgendwie eine Gelegenheit, mich irgendwie anzufassen. Mhm. Aber du wehrst das dann wieder ab? Und sagst, ich will nicht, weil du dich schämst, wenn ihr in eine sexuelle Situation kommt. Ich finde das schön, solange ich angezogen bin. Hm. Hm. Aber das muss ihn doch, jetzt sehen wir, das geht 3 Jahre so, muss man sich mal vorstellen, das muss ihn doch wahnsinnig machen. Der meckert auch schon öfter, weil halt eben so nichts passiert, aber nanu, was soll er machen? Soll er fremdgehen, dann ist die Beziehung aus. Sagst du jetzt, du lässt ihn, ich sag's mal ganz profan, du lässt ihn nicht ran, aber er darf auch nichts anderes machen. Ja schon, ist gemein, aber ich habe auch schon andererseits versucht, halt eben mit dem Frauenarzt zu sprechen, ob der dann nicht irgendwie was machen kann. Aber er sagte mir auch, versuch's mit Diät. Ich habe es mit Diät versucht, die Narben kriege ich aber trotzdem nicht weg, die dicken Beine auch nicht. schwinge ich mich aufs Fahrrad, dann habe ich Muskelaufbau, dann sind die Beine noch dicker, mhm. also lasse ich das wieder sein. Ja. Schwinge ich mich ins Wasser und schwimme dann ein paar Runden, ist genau dasselbe Problem. Ja, also vielleicht gäbe es irgendeine eine chirurgische Lösung, aber die ist wahrscheinlich irre teuer. Ja, und die kann ich mir nicht leisten. Die kannst du dir nicht leisten, die steht also auch gar nicht zur Debatte. Ne? Kann man ich so habe schon versucht, auch mit dem Frauenarzt darüber zu sprechen und dann sagte er mir, ich müsste halt eben auch zur Krankenkasse gehen, den Weg habe ich schon auch gemacht und mhm. die sagte mir dann, ich müsste von drei verschiedenen Psychologen halt eben ein Gutachten haben, dass ich halt eben wegen diesen Komplexen halt eben mehr oder weniger einen an der Waffe hätte. Profan ausgedrückt, ja. So, dass sich das sehr belastet und dass es wirklich zu extremen ja. seelischen Schwierigkeiten kommt, ja. Ja. Und dieser Weg ist dir zu mühsam. Dieser Weg ist mir nicht zu mühsam, ich würde ihn tun, aber dementsprechend macht mir die Krankenkasse auch wieder einen Stock zwischen die Beine. Ich schmeiß mir nicht nur einen Stock dabei, ich schmeiß mir direkt eine ganze Palette dahin. Hast du es denn schon versucht? Ja, indem sie mir dann sagt, ja, von wegen, das müsste ich dann aber auch selbst zahlen. Mhm. Ich habe es jetzt auch auf einem anderen Weg versucht, hier bei einer anderen Sendung, die heißt Alles ist möglich, aber selbst da werden mir wieder Beine gekreuzt also, und... Soweit ich informiert bin, das ist natürlich immer eine sehr, sehr schwierige Situation und ein sehr heikles Feld, wenn wirklich nachweisbar schwere seelische Schäden da sind beim Menschen. Und man kann dieses beheben durch einen chirurgischen Eingriff. Das weiß, kann ich ja gar nicht richtig beurteilen bei dir, inwiefern das möglich ist. Gibt es natürlich Übernahmen von den Kassen. Dass das ein schwieriger und ein langwieriger Prozess ist und Weg ist, ist mir schon völlig klar. Das heißt, vielleicht wäre es schon ganz gut, diesen Weg noch genauer nachzugehen. Wir geben dir gleich noch mal ein paar Tipps, wie man das machen kann. Aber das wird eine Weile dauern. Zudem müsstest du ja sehen, dass du parallel auch ein relativ normales Leben führst. Und das ist ja nicht normal, wie das da abgeht im Moment bei euch. Die Gefahr ist ja sogar, dass deine Ehe dabei zugrunde geht. Ja, lange wird das auch nicht mehr dauern. Wir sind jetzt bald ein Jahr verheiratet. Ja, es geht ja gar nicht um das Verheiratet. Ihr seid drei Jahre zusammen, ihr habt drei Jahre keinen Sex miteinander gehabt. Ja. Irgendwann ist da Schluss. Und wenn du dann sagst, ja, wenn der fremd geht, dann ist sowieso Schluss. Dann habt ihr keine großen Alternativen, wie ihr weiter euch verhalten solltet. Ich finde, du solltest auf jeden Fall weiter recherchieren. Wie gesagt, wir helfen dir noch ein bisschen, ob man da vielleicht doch eine Unterstützung bekommen könnte von der Kasse. So, und das andere, was ich dir wirklich dringend anempfehlen würde, dass du dir jetzt schon eine professionelle Beratung suchst, helfen wir dir gleich auch noch bei. Damit du so ein bisschen Hintergrundunterstützung bekommst für dein Verhalten, denn so geht's ja nicht weiter. Ja, weil ich weiß auch schon nicht mehr weiter. Ich würde ja gerne mit ihm schlafen. Er ist wirklich ein super hübscher Mann und hat auch den. Ja, und ich weiß, Charakter. Mir ist völlig klar, das geht jetzt nicht, indem ich sage, pass mal auf, und stell dich nicht so an, dein Freund findet dich toll und nun geh mal gegen dich an. Mein Freund, das ist mein Mann. Dein Mann, ja. Dein Mann findet dich toll, geh mal gegen dich an. So einfach ist das nicht, das ist mir schon klar. Wenn man sich selbst so abstoßend empfindet und sieht und das über viele Jahre hinweg, ist das nicht so ganz einfach zu knacken. Und deshalb ist eben mein Ratschlag an dich auch, dass du dir dabei Hilfe suchen solltest. Und da sind wir dir gerne ein bisschen behilflich, dass du jemanden findest. Tu es für dich, tu es für deine Ehe, tu es für euch. Ja, das wäre mir sehr lieb, wenn da irgendwie mal Hilfe kommen würde, weil so von der Krankenkasse her, von den Ärzten her, wenn mir nur die Stöcke in die Beine geschmissen, ich bin's leid. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was wir im Rahmen unserer kleinen Möglichkeiten tun können. Das heißt, du legst auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Und dann hoffen wir, dass so irgendwas Gutes dabei rumkommt und es bei dir einen neuen Anschluss in deinem Leben gibt. Okay? Ja, das wäre super nett. Dann möchte ich dir noch sagen, dann schließe ich mich meiner Vorgängerin an. Du hast wirklich eine super geile Sendung, die ich mir auch fast jedes Mal angucke. Sehr lieb von dir. Und du hast von dir aus gesehen über deiner linken Schulter einen weißen L stehen. Stimmt. Je nachdem, wie du sitzt. Dann sieht das aus, als wenn er dir ins Ohr flüstert. Der flüstert mir manchmal ins Ohr. Ja, ja. Der flüstert mir manchmal ganz nette Sachen ins Ohr. Ja, weißt du, was der für Drogen nimmt, wenn der so flüstern kann. Liebe Nicole, du legst auf, wir rufen an und rufen zurück, okay? Alles Gute, tschüss. Gleichfalls. 0800 220 5050, wenn ihr mich erreichen wollt. Oder mailt unter domian@wdr.de zum Thema heute Nacht. Wie sage ich es meinem Partner? Der erste Mann ist heute da. Nee, werf mir schon ein. Nee, das ist der erste Mann. Tobias, 24. Hallo Tobias. Domian. Ja. Wie sage ich es meiner Partnerin, heißt es bei dir? Ja, ganz genau. Erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Hey, dankeschön. Und zwar folgendes. Ich bin seit 2 Monaten lebe ich in einer Beziehung. Ja. Und ich betrüge sie schon seit 6 Monaten. Und es ist ihre beste Freundin. Und sie weiß davon nichts. Ich will es gar nicht hören. Ja. Seit 2 Monaten in der Beziehung. Seit 2 Jahren. Ja, seit 2 Jahren in der Beziehung. 2 Jahre. Ja. Und seit 6 Monaten. Mit ihrer besten Freundin. 6 Monate. Was ist da was her? Warum? Warum? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ja, man sieht sich oft, wir haben uns oft halt gesehen, da es halt auch die beste Freundin ist und ja, und dann hat es halt gefunkt zwischen uns. Ja, aber es funkt doch nicht einfach irgendwie so. Man muss da gehören noch 2 Leute zu, die etwas machen wollen und tun. Von wem ging es denn letztendlich aus? Also es ging mehr von meiner Seite aus. Also ja. Ich habe mich öfter dran gehalten an ihr und immer direkt nach der Arbeit zu ihr. Mhm. Ja, dann ist das dann halt so gekommen. Die beste Freundin, deine Freundin. Ja, genau. Das muss natürlich jetzt wiederum für die Freundin auch eine schreckliche Situation sein. Sie begeht ja eine ganz große Illoyalität ihrer Freundin gegenüber. Ja. Mhm. Kein schlechtes Gewissen? Du? Doch, ein sehr schlechtes Gewissen. Ich weiß auch nicht, wie ich es hier sagen soll. Also, dieses Verhältnis, das du da seit sechs Monaten mit der besten Freundin hast, ist das ein reines Sexverhältnis oder bist du auch verknallt in die? Nein, richtig verknallt auch. Richtig verknallt? Ja, wir haben auch schon miteinander geschlafen, aber... Davon? Ach so, das andere überwiegt. Also das Seelische überwiegt, das ist gar nicht der Sex, der im Vordergrund steht. Nee, auf keinen Fall. Ah. Ist die Freundin auch in einer Beziehung? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Ja. Wie ist dein Empfinden deiner Freundin gegenüber? Also ich sag mal, ich lieb sie schon. Das ist ja schon wieder auch. Also ich lieb sie schon. Ja, aber ich sag mal, die Gefühle sind mehr für die andere, also für das andere Mädchen, mhm. Also für ihre Freundin. Mhm. Die sind halt höher. Das heißt, letztendlich läuft es auf eine Trennung hinaus? Ja, ich denke mal, wenn ich ihr sage, dass sie sowieso Schluss macht. Mhm. Gibt es Situationen, wo ihr zu dritt auch was unternehmt? Die gab es, ja. Auch jetzt? Mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr. Wird deine Freundin dann nicht misstrauisch? Misstrauisch würde ich nicht sagen, nein. Also ihr forciert das, also du und die Freundin deiner Freundin, ihr beide dreht das so, dass es keine Dreier-Situationen gibt. Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Und das fällt deiner Freundin nicht auf? Nein. Mhm. Also sie weiß noch gar nichts. Sie wittert auch überhaupt gar nichts? Nein, gar nichts. Mhm. Sie hat ihr enges Verhältnis zu ihrer Freundin, zu ihrer besten Freundin. Sie hat weiterhin ihr enges Verhältnis zu ihrer besten Freundin. Ja. Die Frauen haben engen Kontakt miteinander. Genau, ja. Wie ist der Sex zwischen dir und deiner Freundin? Also, wir haben noch regelmäßig Sex, aber ich denke oft an sie bei dem Sex, an der anderen. An die andere, mhm. Ja. Klingt alles nicht gut, Tobias. Ja, ich weiß. Klingt alles so, als wäre innerlich schon eine Entscheidung gefallen. Ja. Die muss jetzt nur noch vollzogen werden. Und bisher warst du ein bisschen feige, das zu tun. Bin ich auch immer noch. Und bist immer noch. Ja. Und ist deine Geliebte, nenne ich sie mal, ist auch feige. Ja. Das Problem ist, ich liebe sie ja noch. Das ist halt nur nicht mehr die große Liebe, die jetzt gegenüber der anderen. Aber ich glaube, dass sich diese Liebe ganz schnell erledigt, wenn du da Tacheles redest. Mir tut deine Freundin sehr leid. Sie verliert ihren Mann, ihren Freund, und sie verliert ihre beste Freundin. Na klar. Das ist schon bitter. Ja, die Frage ist, wie sage ich es meinem Partner, ne? So heißt die Sendung. Mhm. Ich finde, bei solchen Sachen gibt es keine diplomatische Formulierung. Mhm. Da muss man einmal irgendwann ein Kerl sein und da sitzen und ihr in die Augen schauen und sagen, pass mal auf, Mädel, so und so ist es. Mhm. Ich bin ein Schwein. Ja. Aber es ist so, die Liebe ist nun mal so dahin gefallen und ich muss es dir sagen. Naja, gut. Das ist super hart. Das ist super. Was meinst du, wie sie darauf reagiert? Wie sie darauf reagiert? Oh ja, je. Ja. Oh je. Ich meine, das ist schon ein Hammer, wenn man erfährt, dass der Freund seit 6 Monaten eine Beziehung hat. Ist schon ein Hammer. Aber dann auch noch zu erfahren mit der besten Freundin, das haut einen ja komplett aus den Socken. Ja. Was ist sie so für ein Typ? Ist sie, sie ist eigentlich mehr der ruhige Typ. Mhm. Nur ich weiß nicht, wie sie halt reagiert, wenn ich sie sage, ne? Mhm. Weil sie mich halt auch noch sehr liebt. Es ist ja auch immer unfassbar, dass Menschen, so auch du jetzt, überhaupt sich auf solche Verbindungen und Verstrickungen einlassen. Ja? Also man, ihr habt das am Anfang verdrängt, ne? Die ersten Wochen, den ersten Monat. Ja. Obwohl alles ganz glasklar war, wie schlimm und wie schwierig das ist, ne? Was da auf euch zukommt und was ihr da tut. Ist das denn so, dass deine Geliebte, ich sag das jetzt mal so, damit wir es auseinanderhalten können, dass die auch gerne mit dir zusammen sein möchte, richtig? Ja, schon. Also wenn du jetzt frei bist oder frei wärst, dann wäre für sie auch klar, dass ihr beide zusammen seid. Auf jeden Fall. Mhm. Tobias, gibt's keinen schlauen Rat, außer sag es. Und sag es bitte schnell und mach es bald, damit das Mädel nicht noch weiter hinters Licht geführt wird. Alles klar. Aber das ist natürlich ein harter Weg. Ja. Aber hast du dir selbst eingebrockt? Musst du durch? Ja, natürlich. So ist es nun mal. Alles Gute. Schön. Ja, okay. Tschüss. Sandy, 29. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Sandy. Ja, hallo, Jürgen. Ja. Ich finde es halt nett, dass ich bei euch durchgekommen bin. Ja, ich finde es auch nett, dass du da bist jetzt. Hallo. Also mein Thema ist eigentlich nicht unbedingt, wie sage ich es meinem Partner, sondern so ein großes Geheimnis, wo dein Thema doch dahinter steckt. Mhm. Und zwar kenne ich seit dem 7. Lebensjahr einen älteren Mann, der war damals so um die 70. Mhm. Er hat seine Frau und seine Tochter tödlich verloren, halt, die sind gestorben. Moment, seit deinem 7. Lebensjahr kennst du den? Ja. Und der lebt immer noch? Ja, der wird dieses Jahr 90. Ich wollte gerade sagen, der muss ja dann wirklich schon sehr alt sein, wenn ich jetzt schnell gleich. Genau. Ja. Genau. Und da habe ich damals immer Geld wechseln müssen und dann hat er mir mal 50 Pfennig geschenkt und ich war dann immer glücklich. Mhm. Und ein Jahr später hat er dann irgendwie mal gefragt, ob ich auch malen könnte. Dann ging es dann um nackte Bilder, wie eine nackte Frau einen nackten Mann malen. Mhm. Ja, und als Kind denkt man sich nicht viel dabei, macht das dann auch. Und ich sag mal, wo ich so 10 Jahre war, hat er dann auch gefragt, ob ich ihn mal küssen würde. Habe ich ihn dann auch geküsst. Mhm. Da hatte ich noch 2 Freundinnen dabei. Die eine davon war sehr abgedreht, sag ich mal. Die hat das auf jeden Fall alles direkt gemacht. Mhm. Aber die 2 Freundinnen sind dann außen vor, also die sind dann nicht mehr dabei. Und bei mir ist er dann immer hängen geblieben, weil ich war die sauberste von allen. Was, du warst die sauberste? Ja, so die reinste. Ja, halt, ja. Halt offen, ehrlich und halt natürlich war nicht mit anderen Männern oder so im Laufe der Jahre halt. Ja. Hat er dann unterschieden bei uns, als wir so 16 wurden. Ach, so lange ging der Kontakt dann. Ja, also der hat uns dann auch noch, wo wir 16 waren, immer zu sich eingeladen. Wir konnten bei ihm rauchen. Aber es gab in der Zeit, oder auch als du noch Kind warst, keinen direkten sexuellen Übergriff. Nee, das nicht. Er wollte halt nur diese Bilder gemalt haben, halt gucken, ob man damit Kontakt hat. Nackten Mann, nackte Frau malen, zu wissen, was passiert zwischen den nackten Menschen. Wer war denn dann der nackte Mann? Er? Nö, das kann halt einfach irgendein gemalter Mann sein. Ach so. Halt einfach dieses Pornografische halt, wie in Heften. Musstet ihr euch denn auch nackt ausziehen vor dem Mann? Nö, also erstmal gar nicht. Der hat dann, wo wir so 15, 16 waren, also da kam dann erstmal, meine Eltern hatten, weil ich hatte schon ein sehr gutes Elternhaus, so meine Eltern waren halt so wachsam und die haben da schon gemerkt, da stimmt was nicht, weil ich hatte manchmal echt viel Geld mit nach Hause gebracht. Das hat er halt dir gegeben. Mir viel leisten, ja, was er mir gegeben hat, so für verschiedene Sachen. Oder was wir uns auch manchmal bei ihm geklaut hatten. Also so mal ganz, ich und meine eine Freundin waren halt so, wir haben auch ihn ausgetrickst. Die eine hat ihn im Arm genommen und auf den Schoß gesetzt und hat ihn geküsst. Mhm. Und die andere ist ins Schlafzimmer und hat das Geld geklaut. Ne? Und dann sind wir dann echt mit 200 D-Mark in die Stadt und haben uns erstmal eingekleidet. Wie lange ging das denn so? Ja, das geht dann bei mir noch bis heute. Also vor den ganzen 3 Weibern bin ich bis heute noch die Letzte, die übergeblieben ist. Wie, du gehst heute zu diesem uralten Mann? Und was machst du bei dem? Ja, was mache ich bei dem? Also erstmal unterhalten wir uns, wir erzählen uns auch gegenseitig unsere Probleme. Mhm. Er selber hat eine Freundin, die ist fast so in seinem Alter, die ist schwer krank und ist halt eigentlich so ein italienischer Drachen. und die nistet ihn schon ganz schön ein. Also sie lebt in seiner Wohnung, er darf kaum telefonieren oder irgendwas anderes tun. Okay, aber ich will wissen, was da zwischen euch beiden läuft. Ja, also da läuft jetzt was Sexuelles. Also da läuft das läuft schon seit ich so 16 bin. Nochmal, der Mann ist jetzt über 90. Der wird 90 dieses Jahr, ja. Und da läuft was Sexuelles zwischen euch beiden? Ja. Was läuft da sexuell? Ja, das heißt dann halt, der ruft mich an und fragt, ob er Zeit hat. Er schämt sich schon für den Anruf, weil ich bin jetzt seit über 5 Jahren in einer festen Partnerschaft. Ich habe mit meinem Partner ein Kind. Ja. Der Eva Franz, das ist halt einer, der hat den Krieg mitbekommen, der will eigentlich auch, dass man sich so verlobt, dass man heiratet. Mhm. Das will der schon, deshalb schämt er sich auch, dass was rauskommt. So, jetzt nennen wir ihn Opa Franz oder wie auch immer. Mhm. Der ruft an. Ja. Dann geht unser Handy dahin. Und was passiert dann? Ja, dann zum besagten Zeitpunkt, dann holt er mich von zu Hause auch ab. Mein Freund denkt dann, dass ich einkaufen fahre. Dein Mann? Ja. Mhm. Ja, und dann ist das ungefähr immer so ein Zeitraum von einer Stunde. Wir fahren dann direkt zu ihm und dann ist es meistens 5 bis 10 Minuten unterhalten und kurz. Im Auto höre ich mir schon seine Probleme an. Ja. Meine überbrückt er dann irgendwie so. Ja, ich merke schon, du brauchst lange, ehe du zu dem Punkt der Sexualität kommst, weil dir das wahrscheinlich peinlich ist. Ja, dann fahren wir zu Hause. Ja. Dann sage ich halt meistens schon, ja, was ist, sollen wir jetzt anfangen? Dann ziehe ich mich aus, er zieht sich im Badezimmer aus, er kämmt sich untenrum mit Vaseline ein. Mhm. Ich lege mich in das Bett warum? Verstorbenen Tochter, da ist ein Zimmer, das ist immer noch seit Jahren da. Moment, ich muss euch nur jemand fragen. Der Mann ist 90 Jahre alt. Ja. Der zieht sich aus und cremt sich untenrum mit Vaseline ein. Mit Vaseline ein, warum? Weil er ganz genau weiß, dass ich nicht vorstimuliert bin. Ja. Dass er dann sonst nicht so gut in mich eindringen kann. Ach so. Das heißt, der alte Herr kriegt auch eine gute, normale Erektion noch hin? Also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass der größer wird unbedingt, aber er drückt ihn dann doch schon. Also es reicht für einen Coitus, reicht es? Ja. Was schläfst du mit dem Mann? Ja, ich liege eigentlich nur auf dem Rücken, die Beine breit, und er dringt dann so oder drückt. So, ja, okay, wir müssen, die Einzelheiten müssen wir jetzt nicht. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen schockiert und auch entsetzt, und wahrscheinlich viele Leute auch, die jetzt zuhören. Genau. Was machst du denn da, Mensch? Was soll also, das? Du bist seit fünf Jahren in einer Beziehung, in der klar. Ehe. Aber ich finde das eigentlich, habe ich das bis jetzt noch nie schlimm empfunden, weil... Du kriegst dafür Kohle. Ja, das auch. Wie viel? So bis 200 Euro. Jedes Mal? Ja, aber es gibt auch Momente so, da der Mann unterstützt mich finanziell so familiär halt, auch wenn ich mal umgezogen bin, damals, wo ich alleine war. Also fließt immer wieder ein bisschen Kohle oder ein bisschen viel Kohle sogar. Ja, da hat er mir auch mit 1000 Euro oder sowas ausgeholfen, ohne dass wir jetzt irgendwas hatten. Da hat er gesagt, hier hast du Geld und richte dich ein. Mhm. Der ist dann auch schon, das geht halt nicht nur auf das Sexuelle, sondern der hilft mir auch schon so, weil er mich mag. So, der hat seine Frau und seine Tochter verloren und hat dann auch schon mehr ein bisschen Herz dahinter. Mag ja sein, so kann man sich das auch schönreden. Und vor allem ist es ja auch... Ich kann auch zu ihm gehen, an die Tür klingeln und dann kommt er runter und drückt mir 50 Euro in die Hand. Also das hat dann nichts mehr mit Sex zu tun. Mhm. Ja gut, aber letztendlich steckt das ja dahinter und letztendlich... Irgendwann mal. Ja. Ja, weil er jetzt halt sehr eingeschränkt ist durch seine Freundin. Also weißt du, ich würde das ja noch einmal im Monat vor. Ich würde das ja jetzt auch noch fast abbuchen wollen unter bizarr skurriler Beziehung, die Menschen so miteinander haben. Ja, genau. Ja, aber nee, nicht genau. Das Schlimme finde ich daran, dass du eben nicht, du bist ja nicht frei. Ja, aber du brauchst, ich sag's mal, wo ich meinen Freund kennengelernt habe. Wie? In dem Sinne war ich ja dann auch nicht frei, wo ich meinen Freund kennengelernt habe. Weil du ihn hattest oder was? Ja, weil du sagst ja, ich bin nicht frei. Nein, du bist doch verheiratet, ne? Oder bist du seit 5 Jahren mit... Nee, ich bin in einer festen Beziehung. Seit 5 Jahren? Ja. Ja. So, wie meinst du, du warst nicht frei, als du deinen Freund kennengelernt hast? Ja, weil du meintest ja gerade, ich bin ja nicht frei. Nee, du bist ja nicht frei, du hast eine feste Beziehung. Ja, aber ich hatte ja schon vorher den Kontakt zu meinem Opa. Ja. Und irgendwo hat das nicht nur was Sexuelles zu tun, das ist einfach eine Verpflichtung. Er hat mir anderweitig... Abgesehen von dem Sex hat er mir sehr viel geholfen, als ich bei meinen Eltern ausgeflogen bin. Und das mag ja auch alles sein, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Und genauso ist das anderweitig, als er seine Familie verloren hat, die sind tödlich, dann habe ich immer zweite gestanden, der war zusammengebrochen in der Wohnung, ich fragte ihn da und irgendwo sind wir gegenseitig verpflichtet. Ja, das mag ja auch alles sein. Das mag ja auch alles sein. Dass der Tod uns scheidet. Ja, toll, klar. Aber du prostituierst dich? Ja. Du legst dich hin und machst die Beine breit? Du hast es selbst so ausgedrückt gerade? Ja. Du hast eine feste Beziehung seit 5 Jahren und der würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn der das erfahren würde. Ja, zwischendurch habe ich das auch schon mal angesprochen. Ich habe gesagt... Der denkt, das ist so eine alte Freundschaft, oder wie? Oder kennt er den überhaupt? Einkaufen, der kennt den auch. Der Opa Franz ist auch hier bei uns zu Hause manchmal. Der trinkt mit uns Kaffee, der kennt meine Kinder. Der sieht meine Kinder als Enkelkinder an. Und ich habe zu meinem Partner zwischendurch auch mal gesagt, so, ja, der Opa Franz holt mich nicht nur fürs Einkaufen ab, sondern auch für andere Sachen. Oh. Ja, aber ich denke, mein Partner hat das Gefühl so, dass ich einfach nur so wirres Zeug rede. Mhm. So wie jemand, der halt was trinkt und dann halt wirres Zeug redet. Mhm. Der nimmt das nicht ernst, also der lässt das auch gar nicht an sich ran, der sagt einfach, das ist nicht so und egal wie oft die mir das sagt. Ich muss dir sagen, dass ich mich so ein bisschen schüttel bei der Geschichte. Ja, also irgendwie ist es mir unangenehm, mir das alles vorzustellen. Nicht falsch verstehen, nicht weil es ein alter Mann ist. Darum geht es überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht. Es geht mir nur und einzig darum, dass du da eine Prostitution letztendlich am Laufen hast. Ja. Mit allen gefühlsmäßigen Verstrickungen, die glaube ich da auch. Aber es fing ja schon ganz seltsam an, dass dieser Mann euch ja geködert hat, als ihr Kinder wart und da schon so eine pädophile, latente Ader letztendlich zum Ausdruck kam. Und letztendlich ist jetzt weitergeführt wird und... Na gut. Du kennst die Geschichte jetzt, aber jede Geschichte hat auch einen Hintergrund. Und solange man die Hintergründe, das ist ja dann immer ganz viel, die Hintergründe wirken immer eine große Geschichte. Mhm. Wenn man die Hintergründe nicht kennt, dann kann man auch nicht sagen, okay, ich könnte es zum Teilprozent verstehen. Weil du kennst einfach nur die Geschichte, die jetzt eben so locker erzählt wird. Schon. Natürlich, ich gebe dir recht, dass man auch Hintergründe kennen muss, aber man kann auch die Vordergründe erstmal beurteilen. Der Vordergrund ist, dass du eine feste Beziehung hast und dass du seit 5 Jahren in dieser Art und Weise deinen Mann betrügst, deinen Freund betrügst. Ja, eigentlich schon. Ne? Das kann man ja ganz klar so sagen. Jetzt heißt ja diese Sendung, wie sage ich es meinem Partner, aber du willst es ihm gar nicht sagen. Es soll so weit. Schon, also ich habe es ihm ja schon zwischendurch mal gesagt, so, also ich habe es einfach im Gespräch den Satz mal rausgelassen, aber er blockt total ab, also er will davon gar nicht hören. Wäre das denn für dich so eine Erleichterung, wenn du ihm das ganz klar sagen würdest und du da kein Geheimnis ausmachen müsstest? Ja, eigentlich müsste es nicht sein und er würde auch nie denken, dass es so wäre, nie. Er würde nie von mir denken, dass ich das tun würde. Mhm. Das würde er nicht. Wahrscheinlich denkt das kein Mensch von dir, was du da... Ja, weil ich auch nie so bin. Also ich bin sehr treu, ich liebe meinen Freund. Mhm. Die einzige Kontakt oder Beziehung, die ich habe, ist halt zu diesem Opa Franz, zu diesem alten Mann. Mhm. Das ist die einzige Beziehung. Ja. Der dich auch schön immer wieder finanziert hat. Ne? Das muss man als Geld spielt eine große Rolle. Leistung, ja, auch, aber Gegengabe. Ich glaube, vor so ungefähr, sagen wir mal, 5 Jahren, da hat sich das schon auf so 1.200, sagen wir mal jetzt D-Mark Euro. Ja, das war dann schon ein Gehalt, was andere irgendwo in der Firma verdienen. Da habe ich von dem so viel bekommen. Ja, das macht es ja alles so schlimm. Ich weiß es ja. Ja. Da könnte ich dann auch eher noch verstehen, dass man sagt, man rennt hinterm Geld her und heutzutage ist es halt vielleicht noch, dass wir uns einmal treffen im Monat. Weil egal, 200 Euro für einmal hinlegen ist natürlich auch was. Ja, klar. Ich finde das schauderig, das Ganze, muss ich dir sagen. Finde ich auch schön, dass du das schauderig findest. Ja, in der Tat, wenn du das mit deinem Freund... Das ist mal was dich erschüttert. Ja, naja, es gibt schon andere Sachen, die mich auch erschüttern, aber das finde ich schon, also mir schreiben sich schon die Nackenhaare. Ja. Aber was soll, das ist jetzt deine Entscheidung, dass du so machst und dass du so weiterlaufen lässt. Wenn es deinem Freund sagen würdest, fände ich gut. Aber du scheinst ja da so deine eigene Moral dir gebaut zu haben, was die Sache anbelangt. Ja, deine eigene Moral. Ich habe mir noch nicht viele Meinungen angehört. Es ist schön auf jeden Fall, sich deine Meinung anzuhören. Ja. Ich rede mit keinem darüber, außer dass halt die 2 Freundinnen von damals es wissen und sonst niemand. Ich würde ja wirklich sehr gerne mit dir noch weiter darüber reden. Ich gucke nur gerade auf die Uhr hier bei uns. Wir reden schon ganz lange miteinander. Genau. Das müssen wir jetzt leider abbrechen. Okay. Du hast meine Meinung ja gehört und kannst das für dich auch einordnen. Was du daraus machst, ist natürlich nur deine Sache und dein Bier. Okay, danke. Meine Liebe, Sandy, auf Wiederhören. Einen schönen Abend, tschüss. Ja, tschüss. Mann, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Melanie, 23, hallo. Hallo. Hallo, Melanie. Wie sage ich es meinem Partner? Mhm. Mhm. Was geht? Ja, ich bin seit 3 Jahren in einer Beziehung. Mhm. Und zwischen uns lief jetzt aber sexuell länger schon gar nichts mehr. Mhm. Und bin dann 2 Monate fremdgegangen und was aus der Affäre entstand dann halt ein Kind. Nochmal gefragt, wie lange lief sexuell nichts mehr in der 3-jährigen Beziehung? Über ein halbes Jahr. Mhm. Dann bist du fremdgegangen und schon warst du schwanger. Ja. Bin jetzt im 5. Monat. Ja. Und mein Freund weiß es nicht. Und der denkt, dass er der Vater ist? Der weiß nicht, dass ich schwanger bin. Ach, der weiß gar nicht, dass du schwanger bist. Nee, ich bin das total am Verdrängen. Also, wie lange geht das nicht? Ich habe auch nicht so viel Bauch oder so. Wird sich und wir sehen uns auch nicht oft. Ja, aber das ist jetzt eine Frage der Zeit, dann kannst du es nicht mehr verdrängen. Ja, eben. Du wirst das Kind auf jeden Fall haben, da hast du dich entschieden für. Bitte? Nee, eigentlich, also ich weiß es auch noch nicht so richtig, weil... Aber du bist im 5. Monat schwanger. Ja, ich weiß. Ich bin mir am Überlegen, ob ich das nicht irgendwie zur Adoption freigeben soll oder so, weil ich weiß nicht, eigentlich stand für mich immer berufliche Karriere mal so ganz oben und jetzt auf einmal... Ich bin ja immer so erschüttert und zornig. Um den Sex, die sexuelle Lust, dafür habt ihr alle... Zeit lasst es so über euch ergehen, aber die Verantwortung dann danach zu tragen für das, was da geschehen ist, da ist dann plötzlich das große Fragezeichen da. Wieso bist du überhaupt schwanger geworden? Warum hast du nicht verhütet, wenn du schon fremd gehst? Ja, also ich nehme die Pille und eigentlich haben wir auch immer ein Kondom benutzt und ich dachte, er hätte auch diesmal eins halt benutzt und ich weiß nicht, an dem Tag war es irgendwie so alles so stürmisch und weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er es vergessen hat, ob es kaputt gegangen ist. Ich kann es im Nachhinein gar nicht sagen. Ja, also eines wieder mal der vielen Rätsel, wie man die Frauen dann doch schwanger geworden sind, obwohl sie die Pille genommen haben. Ja. Jetzt bist du im 5. Monat schwanger. Das ist ja schon, ich bin keine Frau, kann mir das gar nicht vorstellen, aber irgendwie vage versuche ich es mir immer vorzustellen. Da geht ja doch was in einem vor, in einem Menschen, wenn eine Frau schwanger ist. Und du überlegst dennoch jetzt, das Kind eventuell zur Adoption freizugeben. Da ist noch keine Gefühle, Muttergefühle oder so kommen da auf. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Interessiert dich gar nicht, was da so abgeht. In dir. Ah ja, es wächst halt, aber dass ich da jetzt irgendwie groß Gefühle oder so aufbaue, kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich habe jetzt auch schon mit dem Frauenarzt gesprochen, also ich will eigentlich lieber einen Kaiserschnitt haben oder so. Mhm. Weil da gab es ja auch immer im Fernsehen diese Sendung da von wegen unser Baby und so. Und wenn dann da irgendwie normale Geburten gezeigt wurden oder so, dann habe ich auch teilweise total gekotzt, weil ich finde das sowas von eklig. Mhm. Mhm. Und ich meine, eigentlich, ich hätte echt nie gedacht, also ich habe jedes Mal total aufgepasst und höllisch aufgepasst, ja, weil ich genau wusste, ich will nie ein Kind haben und jetzt auf einmal sitze ich hier mit so einem Ding im Bauch. Ja, so wollen wir nicht drüber sprechen. Ja, also... Finde ich schlimm, dass du so sprichst. Finde ich wirklich schlimm. Ich finde es wirklich schlimm. Also, ich sage es jetzt mal ganz böse. Da hinzulegen und zu stöhnen, das funktioniert. Aber hinterher die Verantwortung tragen, das funktioniert nicht. Da sagst du, ich habe da so ein Ding im Bauch. Finde ich schlimm, wirklich. Ah ja, aber ich habe halt das Gefühl, dass es doch nicht zu mir gehört. Dein Freund weiß noch gar nichts. Er weiß weder, dass du fremdgegangen bist, noch, dass du schwanger bist. Genau. Mhm. So. Wie gesagt, das lässt sich ja jetzt nicht verheimlichen. Irgendwann kommt das raus, dass du schwanger bist. Was wirst du ihm sagen? Willst du ihm sagen, dass es von ihm ist? Wirst du ihm die Wahrheit einfangen? Also wenn, dann die komplette Wahrheit. Mhm. Wie ist denn eure Beziehung im Moment? Wie läuft's denn so zwischen euch? Ja, also wie gesagt, wir haben seit einem halben Jahr sexuell kaum noch Hab ich registriert, aber so, es gibt ja nicht nur ja, Sex. Ja, und wir sehen uns halt auch total... selten, weil er halt ziemlich viel arbeitet und immer nur Stress und Hektik und Fußballtraining und was weiß ich. Mhm. Und ist denn vielleicht noch so ein bisschen Gefühl mit im Spiel? Ja, schon. Also ich liebe ihn schon. Also total auch. Mhm. Und nur der andere, von dem das Kind ist, mit dem, das war nicht so ein One-Night-Stand, ne? Nee, das war schon so länger. Ja. Also 2 Monate halt. Ist die Sache denn jetzt beendet oder läuft da immer noch was? Nee, das ist beendet. Also weiß ich habe ihm dann auch gesagt, ich bin schwanger und ich nehme an, dass es von dir ist halt. Ja. Und da hat er gemeint, ja, du hast deinen Freund, kümmere dich drum und er ist jetzt auch weggezogen und. Achso, die Sache ist erledigt. Mhm. Ja. Aber ich glaube, dass in eurer Beziehung, in der Beziehung zwischen dir und deinem Freund, auch manches im Argen liegt. So wie du das mir schilderst, so erscheint mir das, Melanie. Ja, schon, also. Also so die große Liebe. Auf der einen Seite liebe ich ihn und auf der anderen Seite, wir sehen uns kaum. Und ja, und wenn ich du... Ich weiß nicht, manchmal habe ich dann auch das Gefühl, ja, so viel Stress und sowas kann man eigentlich nicht haben. Also. Warum findet denn da keine Sexualität statt zwischen euch beiden? Ja, also eine Zeit lang, also am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, da war das halt total. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie auf einmal alles ausprobiert hatten oder... Ich weiß es ja auch nicht. Auf jeden Fall hat es dann immer weiter nachgelassen. Und vielleicht kann ja ganz einfach die Luft auch aus eurer Beziehung raus sein. Ja. Und es wird also sich irgendwie ist es auch so ein bisschen Alltag. Also immer ja gut, aber so lange. Derselbe Rhythmus. Es wird sich sowieso jetzt ganz neu alles aufmischen, wenn du deinem Freund sagst, was passiert ist. Dass du fremdgegangen bist, dass das sogar eine ganze Weile gelaufen ist und dass du schwanger bist. Da wird er ja schon, was meinst du, wie er darauf denn reagiert? Tja, das ist es ja eben, ich weiß es nicht. Auf der einen Seite denke ich, er wird sich vielleicht schon freuen, weil er so mit Kindern eigentlich besser umgehen kann als ich. Ja, aber du wirst es aber gar nicht. Auf der anderen Seite, er hat ja auch nie Zeit. Ja, aber du willst es doch auch nicht. Also was gibt es da zu freuen? Du willst es ja abgeben zur Adoption. Ja, also ich bin eigentlich auch eher davon überzeugt, dass er damit nicht so ganz zufrieden ist. So, also ich finde also, jetzt, in dem Fall finde ich, dass du dem das natürlich so schnell wie möglich sagen musst. Und dann würde ich an deiner Stelle und an eurer Stelle mal tief in mich gehen, was ich eigentlich von diesem Partner noch will und was da an Gefühlen da ist. Ob da noch genug da ist, um weiter eine Zukunft zu sehen. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch, aufgrund dessen, was du erzählt hast. Aber erzähl ihm erstmal, was passiert ist, und dann sieht man weiter. Mhm. Melanie, jetzt muss ich Schluss machen. Die Sendung ist gleich rum. Ja, okay. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. Die Sendung Wie sage ich es meinem Partner? In der Technik war Michael Jansen. Morgen gibt's auch wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Eine freie Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.